Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht wie immer. Jetzt montags, ja, und die Woche 30, 2011, ist angesagt. Revolution nennt sich das Ganze. Warum? Das werdet ihr vielleicht noch im Laufe der Sendung verstehen, denn da tut sich ja an allen möglichen Ecken und Enden was, beispielsweise auch bei den bei dem neuen Social Network überhaupt, das in aller Munde ist, ja, möchte ich heute aber nur ganz, ganz kurz noch ansprechen, weil ich habe in letzter Zeit zu viel, würde ich mal sagen, darüber geredet. Ich glaube, ich muss mal einen Google Plus Podcast separat machen, ja. Aber auf jeden Fall interessant ist, Google Plus bekommt Spiele. Das finden einige sehr gut, andere finden das ganz schrecklich. Einige sagen, okay, damit ist Google Plus gestorben. Warum, weiß ich auch nicht. Anscheinend gönnt man den anderen Leuten nicht zu spielen. Und für andere ist das eigentlich, war das der letzte Grund, eben von Facebook nicht wegzugehen zu Google Plus, weil es eben keine Spiele gibt, ganz klar. Ich habe es früher schon mal gesagt, Spiele, was kann sozialer sein als Spiele? Auch der Ausdruck, ja, Brot und Spiele, das hält eine Nation zusammen, ja, und das ist tatsächlich so, ja, das ist das Wichtigste, was man braucht, Vergnügen und was zu essen, ja, genau. Und ja, Google Plus hat bisher zwar das Essen, ja, aber nicht das Vergnügen, und das kommt eben jetzt mit den Spielen. Google hat sich was überlegt, weil zu Recht beschweren sich einige Leute, dass eben dann viele, ja, Spielanfragen in dem Feed auftauchen, ja, solche Sachen, wie man es eben auch von Farmville oder Cityville in Facebook kennt, ja, und ich spiele auch gern Cityville, und zwar viel Cityville, und ich schmeiß auch die Anfragen raus, weil meine Bekannten mir gefälligst helfen sollen. Das ist ein freundschaftlicer Dienst. Aber Google hat sich da was Feines überlegt, und zwar haben die einen Game Stream wollen einen Game Stream einrichten, der separat ist von dem normalen Stream. Das heißt, wer nichts von Spielen wissen will, der braucht sich den Stream einfach nicht anzugucken, kann seine Freunde komplett ignorieren, danke, ja. Und dann können die Leute natürlich entsprechend reagieren und Konsequenzen daraus ziehen, ja, beziehungsweise eben ja, dass es eben ganz egal ist und die Leute eben nicht belästigt werden. Das ist auch sicherlich dem einen oder anderen Spieler ganz recht so, dass eben die Leute nicht belästigt werden, sondern nur die Leute dann auch diese Nachrichten lesen, die auch wirklich daran interessiert sind. Ja, aber es bringt ja nichts. Ja, wenn da eh keinen Response, sag ich mal, kommt, eine Nachricht eben zurück oder eben das, was da gemacht wird mit dieser Nachricht. So, also das hat Google auf jeden Fall. Damit ist, wenn die Spiele starten bei Google Plus, damit ist natürlich gesichert, dass auch der Massenmarkt angesprochen wird. Die Masse der Nutzer will spielen, das steht fest. Das zeigt auch die unglaublichen Zahlen an Spielern, die eben solche Spiele wie Farmville oder Cityville eben haben, ja. Und auch das Spam-Problem wäre keins, wenn es niemand interessieren würde. Also, es gibt Spieler, und die kommen auch jetzt bei Google Plus demnächst auf ihre Kosten. Um bei Google mal zu bleiben, ja, aber weg von dem Google Plus jetzt mal, Google schließt tatsächlich die Google Labs. Und das hat für einiges Aufsehen gesorgt in der Branche, nämlich aus dem Google Labs sind ja sehr viele interessante Projekte heraus entstanden, und jetzt dieses Labs quasi zu schließen, das ist schon ziemlich heftig. Allerdings, und das hat wohl auch die Leute, die den Artikel da zuerst mal geschrieben haben, ich kann mal gucken, wer das war, ob ich das hier noch vermerkt habe, die haben da was vertauscht. Die dachten an alle Labs-Funktionen in verschiedenen Diensten, ja, aber das war eben nicht der Fall. Die Labs von zum Beispiel Google Mail, ja, oder Google Maps, die bleiben unverändert aktiv. Was steht dahinter? Wahrscheinlich nur eine strategische Ausrichtung, weil ja auch jetzt mit dem, sag ich mal, neuen CEO Larry Page, ja, und dem, sag ich mal, technischen Chef Sergey Brin, dann eben da auch ja, ein bisschen Diskrepanzen vorhanden sind zwischen den einzelnen Teams, die eben mit seinen Labs da auch neue Technologien probieren, ja, auf die Beine zu stellen, und eben diesem anderen Projekt, dem Google Labs, das praktisch unabhängig von den einzelnen Projekten ist. Also ist eines davon überflüssig, und Google hat sich wohl entschlossen dafür, das Google Labs dann eben jetzt einzustellen. Immerhin kamen 56 Projekte von diesem Google Labs hervor, und ja, man kann eigentlich davon ausgehen, dass diese Aktivitäten dann in die einzelnen Applikationen von Google ja, reinkommen, wie zum Beispiel eben der Mail, Maps und was das eben sonst noch gibt. Also, da wird sicherlich nichts verloren gehen, das wäre fatal für Google, und das weiß Google auch, deswegen macht sich man da eigentlich keine Gedanken darüber. Ja. Viel mehr Gedanken mache ich mir über die alten Medien. Ja, das wisst ihr, hin und wieder kommt mal so ein Beschwerdeausbruch bei mir. Ja, und auch jetzt nach der Meldung, die von einzelnen Medien, ich kann es mal gucken, ob ich das hier habe, von TechDirt beispielsweise. Ja, TechDirt. Schöner Name. TechDirt beispielsweise hat einen Artikel veröffentlicht, in dem daraus hervorgeht, dass AP, also American Press, eine der großen Presseagenturen in den USA, dass die jetzt endlich mal entdeckt haben, dass man im Internet auch etwas verlinken kann. Wahnsinn. Also, tja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, es ist exemplarisch, es ist typisch, ja, für die alten Medien, wie sie den Trend komplett verpassen, sich beschweren, warum Teile der Branche untergehen. Ja. Dabei ist es ein ganz normales Gesetz der Evolution, ja, dass eben das, was obsolet ist, ausstirbt, ja, und das Neue sich durchsetzt. Sorry, so ist das eben mal. Ja. Und wer da den Zug verpasst, den Evolutionszug, der wird eben, ja, von der natürlichen Entwicklung ausgerottet werden, ganz klar. Und wenn ich dann höre, dass solche großen Agenturen wie American Press es jetzt gerade mal im Jahr 2011 geschafft haben, zu entdecken, dass man ja auch Sachen verlinken kann, also dann frage ich mich schon, hallo, wo sind wir? Was ist passiert und sind diese Dienste überhaupt noch zu retten? Ja. Ich meine, die Entwicklung ist da ja schon etwas weiter, schon über das Linken quasi hinaus, würde ich mal so vorsichtig sagen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und das macht schon ziemlich, mutlos, was da kommt. Und auch in anderen Bereichen hat man das gesehen, nämlich die Buchhandelskette Borders in den USA hat aufgegeben. Ja. Auch die haben offenbar die Zeichen der Zeit verpasst, eben nicht auf E-Books gesetzt. Resultat, 10.000 Arbeitslose, ja, also 10.000 ein paar Statisten, sage ich mal, Entschuldigung, ich weiß, das ist voll gemein, aber es ist immer so, werden jetzt auf die Straße geschickt werden, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ein Käufer konnte Borders nicht finden, wird wohl auch keinen mehr finden. Und das zeigt ganz klar, wer den Anschluss verpasst, der hat verloren. Es ist hart, es ist unfair teilweise auch, muss man auch ganz klar sagen. Das Ende der Bücher ist das nicht. Das ist ganz klar. Auch nicht in den USA, wo der Verkauf der E-Books wesentlich stärker ist als bei uns. Bei uns wird das auch kommen. Das ist ganz klar. Wer das jetzt bestreitet, wer das jetzt ignoriert, weil er sagt, nö, ich würde niemals ein E-Book lesen, ich möchte mein gedrucktes Buch haben, dann kann ich dann sagen, ja, schön, das ist die Einstellung, die Arbeitsplätze vernichten wird in Zukunft. Ja. Denn auch Auch Deutschland kann sich vielleicht ein paar Jahre länger dem Trend verwehren, aber dann werden auch bei uns anfangen, die ersten Leute darüber nachzudenken, warum sie Riesenwälzer im Regal stehen haben, statt die platzsparend auf einer SD-Karte mit einem Reader zu lesen, der noch komfortabel mitgenommen werden kann, während die anderen drei Bücher in das Gepäck in den Urlaub mitnehmen. Ja? Und hier jede Menge an Gewicht mitschleppen und man selbst hat seine gesamte Bibliothek einfach so dabei und das kann man in die Handtasche tun. Ja. Aber gut, alles okay. Ich meine, es gibt auf jeden Fall auch viele Vorteile von gedruckten Büchern und deswegen wird es die gedruckten Bücher auch immer geben. Nur man muss als Unternehmen, eben auch als Kette, muss man aufpassen, dass man eben auch die Gruppe, die, na, sagen wir mal, jetzt im Aufkommen ist, bedient und in Zukunft auch das Hauptgeschäft ausmachen wird, so wie es auch zum Beispiel bei Amazon ist. Amazon macht mehr Umsatz mit E-Books als mit gedruckten Büchern und Amazon ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte, Buchhandelskette der Welt. Und das sollte einem doch mal zu denken geben. Ne? Aber offenbar denken viele, eben nur so weit, wie sie ihre alten Bücher werfen können. Das ist anscheinend nicht sehr weit. Und ignorieren konsequent die neuen Technologien, die übrigens nicht frei von Kritik sind. Ich habe es auch schon mal in einem vorherigen Podcast angesprochen. DRM muss weg, ganz klar. DRM muss weg. Das ist eins der größten Hindernisse für den Siegeszug der E-Books. Einige mögen sich darüber jetzt freuen. Aber auf der anderen Seite, wenn in Zukunft, und daran besteht kein Zweifel, die E-Books die Haupt, sage ich mal, Form des Lesens darstellen werden, daran besteht kein Zweifel, es ist nur eine Frage der Zeit, dann muss man aber auch dafür sorgen, dass eben diese neuen Bücher auch mindestens so frei sind wie die alten Bücher, nämlich dass man sie verleihen kann, dass man sie auf allen Geräten lesen kann. Da zählt auch Computer mit dazu, da zählen natürlich auch Smartphones mit dazu und zwar nicht nur Apple und nicht nur Windows, sondern auch Linux und Android. Ja, überall muss das zu lesen sein. Und dann hat man auch sich, ja, oder hat man auch das Medium abgesichert gegenüber den, ja, ich möchte es jetzt nicht zu überspitzt ausdrücken, aber entgegen halt den Gefahren, die es gibt, wenn so ein Buch in DRM quasi abgeschlossen ist und so wenige Firmen die Macht über diese ganze Information hätten, um das jetzt mal oh, so blumig da zu sagen. Ganz so schlimm wird es zwar sowieso nicht sein, aber trotzdem sollte man die Literatur zumindest von dem DRM befreien. Wie das allerdings stattfinden soll, das kann man durchaus diskutieren. Das Problem ist halt, ich habe es auch schon mal angesprochen, das Problem ist halt, dass man ein Buch, ein gedrucktes Buch nicht so einfach kopieren kann wie eben ein elektronisches Buch. Also muss dem Rechnung natürlich getragen werden, das sehe ich vollkommen ein, dass das eben nicht so geht. Nur die Methode, wie das momentan gemacht wird mit dem DRM, ist einfach nicht akzeptabel, weil es eben den Leser eher behindert als fördert. Vielleicht ist das ein Grund, warum sich in Deutschland auch das nicht ganz so schnell durchsetzt wie in den USA. In den USA gibt es halt einen großen Markt mit dem Kindle beispielsweise. Da haben die Leute, brauchen da, wobei das auch diskussionswürdig ist, brauchen da nicht mehr so drauf zu achten. Kindle ist günstig. Es gibt praktisch alle Bücher oder fast alle Bücher für den Kindle im E-Book-Format. Und dann stellt sich die Frage nicht, ob das Buch dann auch auf einem anderen E-Book-Reader zu lesen ist. Warum sollte es denn so wichtig sein? Für Kindle gibt es auch Applikationen auch für beispielsweise Android, für iPhone und so weiter und so weiter. Genau das ist eben der Punkt. Sobald das eben gewährleistet ist, ist das DRM nur noch zweitrangig, obwohl das eben auch Gefahren mit sich bringt und das sollte man nicht verschweigen. Aber die alten Medien, Sei es jetzt eben die solche Presseagenturen, Buchketten und auch so die normale Zeitungspresse und Boulevardpresse, die haben auch ja nicht nur die Zeichen der Zeit verpasst, sondern fallen auch jetzt immer mehr auf mit ja, unlauteren Methoden quasi zu arbeiten. Auch das könnte man jetzt auch auf E-Books teilweise beziehen. Ist zwar nicht unlauter, aber man muss sich doch fragen, was für einen Sinn das macht, ein E-Book zum gleichen Preis oder sogar teurer anzubieten wie die Taschenbuchausgabe. Denn es entfallen die Druckkosten, entfallen die Verteilkosten, ja, die Versandkosten etc. Das alles ist nicht vorhanden und deswegen sehe ich auch überhaupt nicht ein, warum die Bücher denn das gleiche kosten sollen wie eine gedruckte Ausgabe von der Buch. Hat mit der Buchpreisbindung übrigens nichts zu tun. Die Verlage können für die E-Books einen Preis festlegen und der ist dann eben gebunden. Das heißt, kein anderer Verkäufer darf dann diese Bücher günstiger verkaufen. Ja? Das heißt nicht, dass es irgendwie genauso teuer sein muss wie das Buch. Nein, denn die Verlage legen ja die Preise für die einzelnen Bucharten fest. Das heißt Hardcover, ja, also Einband, dann die Taschenbuchausgabe und dann gibt es eben auch die E-Book-Ausgabe. Und wenn die Taschenbuchausgabe 9,99 € kostet und der Verlag legt den Preis für das E-Book für 4,99 € fest, ja, dann ist das eben der Preis, der festgelegt ist und kein Händler darf den mehr verändern. Aber dass eben der Verlag den Preis dann ebenfalls auf 9,99 € setzt, wie die Taschenbuchausgabe oder vielleicht sogar wie die Hardcover-Ausgabe, das geht natürlich nicht. Das finde ich nicht fair. Und das werden auch die Firmen dann sehen, dass es eben dass die Leute eben nicht bereit sind. Auch das ist ein Grund vielleicht, warum sich eben das E-Book in Deutschland nicht durchsetzt, bis jetzt nicht auf breiter Front durchsetzt. Es hat sich schon sehr, sehr gut gemausert, das muss man auch sagen, ja. Aber dennoch gibt es Probleme. In den USA ist dies kein Problem, da gibt es keine Buchpreisbindung, da können sich eben verschiedene Ketten, verschiedene Geschäfte können sich Preisschlachten liefern und entsprechend günstig sind dann auch natürlich die Preise bei den E-Books. Und das ist teilweise massiv. Massiv. Also das ist Wahnsinn. Ich bin schon dazu übergegangen, die Bücher in Englisch zu lesen. Teilweise auch aus anderen Gründen, aber da zahle ich meistens nur noch ein Viertel von dem Preis, was ich für die deutsche Ausgabe bezahlen würde. Und das ist also schon sehr, sehr denkwürdig. Ja. Auch in anderen Bereichen werden allerdings komische Methoden eingesetzt, die teilweise auch kriminell sind. Von daher kann man auch nicht mehr von dem ja, sogenannten Qualitätsjournalismus sprechen, den viele Firmen jetzt mittlerweile oft gebrauchen, um sich abzugrenzen von dem schlimmen, schlimmen Internet. Ja, man könnte gerade meinen, da hätte jemand Angst vor dem Bürgerjournalismus. Ja. Da ist, wenn man allerdings dann solche Berichte liest, wie eben diese Geschichten um Murdoch, ja, dann muss ich sagen, da frage ich mich, ob ein Blogger zum Beispiel nicht vertrauenswürdiger sein kann als auch ein sogenannter Qualitätsjournalist. Zumindest ja, haben die einzelnen Blogger eben dann doch zum Glück nicht so viel Macht, dass sie Leute erpressen können oder abhören können im großen Stil. Und von daher ist mir das schon mal ziemlich sympathisch, ja. Aber auch in Deutschland gibt es Murdoch-Methoden, ja. Rupert Murdoch habe ich auch schon mal erwähnt. Jetzt hat es NTV auch mal in einem Artikel gewagt zu formulieren. Auch das, was ich angesprochen habe, auch wir haben hier die Murdochs unter uns, ja, die eben Leute teilweise unter Druck setzen, ja, und eben auch massiv gegen geltendes Recht verstoßen. Ja. Hier wird zum Beispiel auch gesagt, dass zum Beispiel Franz Müntefering, Horst Seehofer und Oskar Lafontaine ausspioniert worden sein sollen. Ja, das berichtete der Stern. Und zwar im Auftrag der Bunte. Ja, also ich habe das hier, wie gesagt, aus dem Artikel von NTV. Und welcher Verlag macht das? Ja, der Burda Verlag ist dann auch nach diesem Sternbericht vor Gericht gezogen und hat verlangt, dass der Stern nicht weiter behaupten darf, dass die Bunte von den dubiosen Recherchemethoden wusste. Dem wurde auch stattgegeben. Das heißt, der Burda Verlag hat tatsächlich gewonnen, ja, und man darf eben da jetzt, sage ich mal, oder der Stern darf das nicht mehr behaupten. Es kann natürlich auch sein, dass eben daran auch nichts ist, dass die Bunte dann eben von diesen Methoden wusste. Ja. Die Methode ist ja, oder warum ist es so kompliziert, jetzt etwas da aufzudenken? Klar, die Journalisten sind oftmals unabhängig und arbeiten eben auch unabhängig von den Verlagen. Ja. Natürlich ist der Druck oft groß, Leistungsdruck, allerdings oftmals sind eben diese Journalisten in eigener Verantwortung tätig. Und das heißt, es müssen auch nicht generell die Verlage etwas davon wissen, wie die Journalisten hier arbeiten. Ja. Das muss natürlich auch gesagt werden, bevor wir jetzt die ganzen Verlage, wie zum Beispiel eben der Burda Verlag oder eben der Axel Springer Verlag, bevor wir die alle jetzt hier verdammen, ja, sollte man sich auch bewusst machen, dass zwar eine gewisse Verantwortung vorhanden ist, natürlich von dem Verlag, aber dass eben auch die Journalisten einzeln Verantwortung übernehmen müssen für solche Skandale. Aber was sagt das aus? Eben genau, dass solche Sprüche wie Qualitätsjournalismus, die sollte man lieber nicht so stark um sich werfen, denn wer seine Journalisten, seine Leute, die für einen arbeiten, nicht so kontrollieren kann und nicht dafür verantwortlich gemacht werden können, wenn diese unlautere Methoden zum Recherchieren von Informationen einsetzen, der darf auch nicht gleichzeitig vorgeben, ja, dass alle seine Journalisten, ja, die für den Verlag arbeiten, als Qualitätsjournalisten eingestuft werden können. Ja. Wer keine Verantwortung übernehmen kann, kann auch keine Wertung abgeben in dem Sinne, weil es da genauso eben frei ja, Probleme, sage ich mal, gibt, die eben nicht mehr kontrolliert werden können von den einzelnen Verlagen. Ja. Hier ist zum Beispiel auch in dem Artikel erwähnt, dass zum Beispiel Ottfried Fischer, ja, von einem Bildmitarbeiter hier unter Druck gesetzt wurde und man ihm offenbar Geld geboten hätte. Der Schauspieler soll eben beim Sex mit einem Prostituierten gefilmt worden sein, ja, und damit er ein Mitarbeiter der Bild-Zeitung sollte ihn da wohl heimlich damit erpresst haben. In der ersten Instanz gab es auch danach tatsächlich Recht. Ja. Und der Bildmitarbeiter wurde vom Amtsgericht München wegen Nötigung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches zu einer Geldstrafe verurteilt. In der zweiten Instanz wurde er allerdings vom Landgericht München freigesprochen. Aus dem noch nicht rechtskräftig gewordenen Urteil des Amtsgerichts, ja, kann man dann eben auch sehen, dass, oder ich lege es mal einfach so, wie es hier steht, aus dem nicht rechtskräftig gewordenen Urteil des Amtsgerichtes München wissen wir, dass einer der Angeklagten erzählt hat, dass ihm ein Bildmitarbeiter gesagt habe, dass die Bildzeitung einen Fonds hat, aus dem Beträge zwischen 50.000 und 100.000 Euro gezahlt werden können an Informanten oder eben auch für so einen Film, sagte Eisenberg. Wup. Also. Warum ist das, ich habe es ja eben schon gesagt, warum es so schwierig ist, die Verlage dingfest zu machen. Ja? Aber man sieht auch bei dem Fall Murdoch, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und irgendwann wird es auch bei uns hier fällig, dass eben solche Methoden von verschiedenen größeren Verlagen, auch wenn die das jetzt nur gutheißen oder vielleicht ignorieren oder eben nicht darüber informiert sind, ja, dann muss sie auch mal bei uns hier sowas geben, so einen bewusst exemplarischen Prozess oder ein exemplarischer Vorgang, wo dann auch gezeigt wird, dass hier die Presse, auch sei sie noch so mächtig, nicht einfach machen kann, was sie will, sondern dass auch die Gesetze unterworfen ist. Und ich sag's immer mal gern, wer solche Journalisten beschäftigt, ja, der kann sich ja noch nicht mal mit der Seriosität eines Bloggers, eines 0815-Bloggers, sage ich mal, messen. Denn die haben immerhin ein klar definiertes Ziel, ja, mehr oder minder, und die haben meistens auch nicht den kommerziellen Hintergrund. Und selbst wenn sie den kommerziellen Hintergrund haben, haben sie nicht die Macht, um solche Sachen hier abzuziehen. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand erpressen lässt, wenn man sagt, okay, entweder du gibst mir jetzt 50.000 Euro oder ich werde den Film, den ich aufgenommen habe, in meinem Blog veröffentlichen. Boah, da haben wir ganz groß Angst. Ja, klar. Ne? Okay. Also, so sieht das Ganze aus. Die Murdoch-Methoden auch bei uns nicht von der Hand zu weisen, und hoffentlich passiert da auch bei uns mal was. In Indien haben die Service-Provider deutlich überreagiert und treten momentan das freie Internet mit Füßen. Was ist passiert? Eine Vielzahl von File-Diensten, ja, File-Storage-Diensten, also quasi Upload-Service-Dienste beziehungsweise auch Cloud-Service-Dienste sind davon betroffen, wurden gesperrt. Das darf doch nicht wahr sein. Viele namhafte Seiten sind jetzt nicht mehr zu erreichen. Das ist nicht das, was man unter Meinungsfreiheit und Demokratie versteht. Davon sind nicht nur, und das war nämlich der Grund für diese Reaktion, davon sind nicht nur illegale Dateien betroffen, sondern alle Dateien, also auch die legalen, auch die eigenen Werke, können jetzt nicht mehr auf solchen Anbietern quasi abgelegt werden und auch nicht mehr downgeloadet werden. Das bringt natürlich die indische Industrie beziehungsweise die indische IT-Branche doch schon gewaltig ins Hintertreffen. Ja, die sind gerade sehr stark am Aufstreben. Ja, dort ist auch faszinierend. Ich lese gern die Berichte über die indische Internetszene. Es ist wirklich eine aufstrebende Szene, und ja, im Prinzip haben die uns ja schon überholt. Ja, und ich muss sagen, die trifft das natürlich sehr, sehr hart. Eine moderne Gesellschaft oder eine Gesellschaft, die gerade sich sehr stark in diese Richtung entwickelt, das kann die Triebfeder werden für die Zukunft. Und jetzt kommt so etwas, so eine Anordnung der Regierung an die ISPs sozusagen, und das bringt natürlich, das zeigt der Welt auch, dass Indien noch nicht ganz bereit ist für die für das freie Internet, und bringt diese auch in ganz praktische Verlegenheit, denn viele dieser IT-Dienste nutzen eben auch diese Dienste, um beispielsweise dann Daten abzulegen, Cloud-Dienste zu machen und so weiter und so weiter. Wie nach einem solchen Vorgang überhaupt zum Beispiel ein Cloud-Service in Indien noch aussehen soll, das fragen sich dort alle, ist wohl nicht mehr so möglich, sofern da sich nichts mehr ändert in diesem Bereich. Da muss dann doch noch was getan werden. Ja. Warum hat man das gemacht? Weil eben Indien sich aktiv beteiligen will an dem Kampf gegen die Software-, Film- und Musikpiraterie. Ja, wie man so schön heißt, Piraterie. Ich sag mal, es gibt keine Soft-Film- und Musikpiraterie, habe ich schon mal gesagt. Piraterie ist was, das findet auf der See statt, ja, mit Waffen, Gewalt und Mord und Totschlag. Und ja, das gibt's bei Software, Musik und Filmkopien eben nicht. Ja, so, also Piraterie, nein, gibt es nicht. Es gibt keine Software-Piraterie. Dann sieht man auch mal die andere Seite jetzt auf einmal, denn es kam ein Bericht, der bisher immer zurückgehalten wurde, über Kino.tut, Benutzer, ja, oder Kino.to Benutzer heraus, denn diese gehen öfter ins Kino als die anderen, also die quasi das Portal nicht genutzt haben. Was sagt uns das? Nun, es sagt uns einmal eins, die Leute, die solche Streaming-Dienste benutzen oder sich in Anführungszeichen illegal Filme im Netz anschauen, ja, sind nicht die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass es den Kinos schlecht geht. Sie sind nicht die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass es beispielsweise den DVD-Verkäufen schlecht geht. Im Gegenteil. Das sind offenbar die Leute, die überdurchschnittlich häufig ins Kino gehen und viele DVDs kaufen. Warum ist das so? Ganz klar, das sind die Filmfreaks. Ja, sag ich mal ganz einfach. Diese Leute gucken zwar aus den unterschiedlichsten Gründen diese Filme illegal im Netz. Ja. Einer der Gründe ist zum Beispiel die Zeit. Ja. Man möchte nicht warten, bis ein Film herauskommt. Ja. Deswegen guckt man sich da an. Die anderen wollen zum Beispiel auch Originalfassungen sehen, die nicht in den in anderen Kinos laufen. Beispielsweise, ja. Wenn man da bei einigen Filmen kann man das durchaus nachvollziehen. Dann sind es auch oft Leute, die eben vorab einen Film angucken wollen, bevor sie sich das auf der großen Leinwand angucken oder eben dann die DVD kaufen. Das ist zum Beispiel häufig der Fall, ja, dass man sich, bevor man eine DVD kauft und dann schwer enttäuscht davon ist, sie eh nicht zurückgeben kann, weil sie ja nicht versiegelt ist mehr. Ja, bei Medien ist das ja was anderes. Da gibt es kein 14-tägiges Umtauschrecht, sofern sie entsiegelt ist. Dann hat man sich eben einen Film gekauft und wenn man vorher noch nicht groß gehört hat, und selbst wenn man davon vorher noch groß gehört hat, ja, dann weiß man nicht, was einem dann wirklich erwartet, ob das einem gefällt. Wie oft ist zum Beispiel schon ein Bekannter gekommen, der gesagt hat, oh, den Film, den musst du dir angucken, ja, der ist super. Da habe ich mir angeguckt, da sind mir fast die Füße eingeschlafen. Andersrum, vergiss es, der Film ist totaler Mist, ja, angeguckt, das ist der Wahnsinnsfilm, ja, super. Also, da kann man sich nicht immer danach richten, weil man einen eigenen Geschmack hat. So, offenbar ist es eben tatsächlich so, dass sich die Leute den Film dort angucken und wenn er einem gefällt, dann kaufen die sich. Warum die Leute dann eben öfters ins Kino gehen, habe ich ja schon gesagt. Filmfans, die schauen sich aus den unterschiedlichen Gründen das an, gehen dann aber trotzdem ins Kino, um sich den Film auf der großen Leinwand anzusehen, weil es natürlich nichts Vergleichbares gibt. Ja, und jeder Filmfan, jeder Musikfan auch weiß, dass es was ganz anderes ist als eine Rumpelkopie, ja, und selbst wenn es eine gute Kopie ist, sich am Computermonitor oder am TV selbst daheim anzugucken, sei es noch so gut, als dann ins Kino zu gehen, das auf einer riesen Leinwand mit einer Mörder-Musikanlage zu sehen, ja, das ist eben das, was nicht ersetzt werden kann. Durch so einen Streaming-Dienst. Also, was eben auch bedenklich ist, ist eben, dass diese Untersuchung da zurückgehalten wurde von der Filmindustrie und das ist mal wieder sehr, sehr schäbig. Ich habe den Artikel auch nochmal verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal genauer durchlesen, wie sich das verhalten hat. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, ich würde es auch nur am Rande erwähnen. Anonymous hat ein eigenes Social Network angekündigt. Ja, ist ein logischer Vorgang, denn schließlich werden die mittlerweile fast überall zensiert. Übrigens Schande über die Social Networks, die solche Gruppierungen versuchen, mundtot zu machen. Da kann man von denen halten, was man will. Ja, das hat auch was mit freiem Internet und freier Meinungsäußerung zu tun. Ja. Und dieses Social Network ist offenbar gleich geknackt worden, zumindest die Tests, die gelaufen sind ja noch nicht offiziell, aber dazu weiß man jetzt eben noch viel zu wenig. Auf jeden Fall, ich würde mich auf so einem Netzwerk auf jeden Fall anmelden, denn es ist tatsächlich dann anonym und wenn etwas anonym ist, dann können auch die Daten nicht missbraucht werden, das ist schon mal ganz gut. ich hoffe, dass es startet und abgesichert wird. Und dann werden wir mal sehen, ob das ich vielleicht als, ja, als freies Sprachrohr des Internets dann etablieren könnte. Ja, mal sehen. Auch passiert, dass Anonymous hat dem FBI einen Vortrag gehalten darüber, dass was sie machen vollkommen sinnlos ist, nämlich, dass wenn die 20 Mitglieder von Anonymous festnehmen, dass das überhaupt gar nichts ist, weil Anonymous ist ja keine fest strukturierte Organisation, das ist absolut, ja, wie soll man sagen, das ist fast schon aussichtslos. Anonymous ist überall, überall. Ja, es gibt zigtausende von Leuten, die für Anonymous aktiv sind. Und da, auch da, auch der Ausdruck kann man, den Ausdruck kann man so gar nicht stehen lassen. Für Anonymous aktiv kann man gar nicht sagen. Sie sind für sich selbst aktiv. Jeder ist Anonymous und Anonymous ist ein, ja, ein vielleicht ein Phänomen, könnte man sagen, aber nicht eine Organisation. Da gibt es keine Strukturen. Ja. Und deswegen ist es auch sinnlos. Man kann keine Organisation zerschlagen, die keine Organisation ist. Und deswegen können die so viel Leute festnehmen, wie sie wollen, ob das jetzt wichtige Leute sind oder nicht. Das spielt da überhaupt gar keine Rolle, denn schon allein die schiere Masse von Leuten, die dahinter steht, ja, pff, das kann man ja gar nicht erfassen. Nun ja, auf jeden Fall wurde, ich würde mal sagen, das FBI da auch wieder ein Stück weit riskiert und es kommt halt, es ist halt schwierig, ja, für solche Organisationen wie das FBI da zu sehen, dass es eben eine Bewegung ist, wenn man so will, ja, eine Bewegung, die immerhin für ja, Redefreiheit, sage ich mal, eintritt. Wenn auch mit sehr, sehr zweifelhaften Methoden, das darf man auch nicht vergessen. Nur so ist es eben. Ja. Das Cyberspace hat im Prinzip seinen eigenen, war schon immer so, seine eigene Regulierungsfaktor, seinen eigenen Regulierungsfaktor. Und einer davon sind eben Leute, die sich auskennen, die das Netz beherrschen, die auch das Know-how dazu haben und manchmal finde ich es ganz gut, dass es auch noch einen Gegenpol gibt und die Regierung der Welt hier nicht die Macht alleine im Netz haben, sondern eben die Leute, die eben sich auch damit auskennen und die richtig anarchisch davor gehen, ja, und eben die Freiheit über alles stellen. Mit, auch mit den Konsequenzen. Ja. Finde ich auf jeden Fall mal bemerkenswert. Ob es richtig ist, das wird dann die Geschichte entscheiden. Wie so oft. Ganz kurz noch zum Schluss. Auch hier ein kleines Ärgernis. Und auch Google muss aufpassen, dass sie hier nicht ihren Markt verpasst. Ja. Google Music gibt es jetzt auch für New Linux. Ist super, finde ich toll. Da habe ich auch drauf gewartet. Nur was nützt, gar nichts, denn Google Music gibt es auch noch nicht außerhalb der USA. Und hier muss ich sagen, also von einer Firma wie Google hätte ich das gedacht, dass es schneller geht. Lizenzen braucht Google nicht, das haben die auch selbst gesagt. Und wenn dem so ist, dann spielt es auch keine Rolle, dann könnten sie diesen Service auch in Deutschland freigeben. Warum brauchen die keine Lizenzen? Weil der Nutzer seine eigenen Musikdateien hochladen muss. Ja. Und Google stellt keine zur Verfügung, deswegen brauchen die auch keine Lizenzen dafür. Nur dann bitte auch das zunutze machen und endlich weltweit starten. Vielleicht ist es eine Kapazitätsproblem, dass sie es nicht gemacht haben, aber letztendlich muss ich sagen, interessiert mich das eigentlich nur wenig, denn auch hier wird die Cloud Music einschlagen. Cloud Music, ja, die Wolkenmusik. Nein, aber die Speicherung von Musikdateien im Netz, damit man sie eben überall abrufen kann. Das wird auch bei uns der wichtige Faktor werden in Zukunft. Ja. Und ich hoffe, dass Google wenigstens nicht ganz so träge ist hier wie die alten Medien und die ja den Zug in zumindest in gewissen Bereichen verpassen. Das wäre also typisch für untypisch für Google. Ja, machen wir das Beste auf. So, jetzt war es aber hier eine turbulente Sendung mit Unterbrechung und jede Menge kontroversen Informationen. Alle Links findet ihr im Begleitartikel auf wochensicht.zenetcasts.com und ich sag's immer mal wieder gern, haltet Ausschau nach dem S, den Zenetcasts, es ist die Mehrzahl. Ansonsten landet ihr auf einer komischen anderen Seite, mit der ich nichts zu tun habe. Ja. Und ihr könnt mich auch erreichen, wenn ihr Kommentare, Fragen, Anregungen für die kommenden Sendungen habt, könnt ihr mich erreichen unter Twitter @Rio, unter Google Plus könnt ihr mich finden unter Rio Cook, genauso wie auf Facebook unter Rios Page. Auch eine Mail könnt ihr mir schreiben, rio@thenetcasts.com, also R-Y-O bitte, ja, muss man immer dazu sagen. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, wie Katzen werdet ihr wahrscheinlich bald auch in England sehen, da wünsche ich, glaube ich, mal einen Artikel drüber machen, ja, über die englischen wie Katzen, genau. Auf jeden Fall bis nächste Woche. Ich hoffe, dass ihr wieder reinschaltet und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.